Denken und auswendig lernen. Wo die Intelligenz hoch ist, ist in der Regel auch das Gedächtnis gut, und mäßige Intelligenz geht meist mit mäßigen Gedächtnisleistungen einher. Zu wissen, wo etwas steht, ist nicht das Gleiche, wie etwas im Kopf zu haben. Telefonbücher auswendig zu lernen, ist natürlich unsinnig. Telefonnummern kann man nachschlagen. Aber ohne einen gewissen Gedächtnisbestand in Geografie und Geschichte ist es zum Beispiel unmöglich, politische Ereignisse des Tages richtig einzuordnen. Bei gleichem Denkvermögen ist immer überlegen, wer über eine Sache mehr weiß. Wer wollte schon einem Arzt vertrauen, dessen Gedächtnis zum Erlernen der menschlichen Anatomie nicht ausgereicht hat? Darum fallen im Medizinstudium immer so viele beim Physikum durch. Die grundsätzliche Begrenztheit des menschlichen Gedächtnisses kann kein Grund sein, die Kapazitäten, die es hat, nicht zu nutzen. Selbst im Denkfach schlechthin, der Mathematik, kommt man besser zurecht, wenn man bestimmte Dinge einfach auswendig weiß, etwa das kleine und das große Einmaleins, den Satz des Pythagoras oder die binomischen Formeln. Richtig ist, dass man häufig Menschen trifft, die gut auswendig lernen, aber schlecht denken können. Richtig ist aber auch, dass man eigentlich nie jemanden trifft, der gut denken kann, aber ein schlechtes Gedächtnis hat. Das Denken kann man in Grenzen üben, und das muss man auch. Beim Lernen kann man durch Willenskraft die Grenzen weiterziehen als beim Denken. Wer viel weiß, kann das eine oder andere Denkdefizit ausgleichen. Aber wer in der Lage ist, durch Denken Wissensgegenstände miteinander zu verknüpfen, baut sich Eselsbrücken, lernt leichter, schneller und behält das Gelernte länger. Am Ende denkt der besser, der mehr weiß, und er erbringt bei gleicher Intelligenz in jeder Hinsicht bessere Leistungen. Das erklärt den phänomenalen Erfolg ostasiatischer Schüler im deutschen Schulsystem. Man muss nicht alle Auswüchse des ostasiatischen Pauk- und Prüfungswesens gutheißen, aber die Vorteile einer intensiven Lernanstrengung sind nicht zu übersehen. Natürlich führt es zu nichts, wenn man sich den Satz des Pythagoras einfach einpaukt. Man muss ihn zunächst verstehen, und das demonstriert man, indem man ihn beweisen kann. Hat man ihn einmal verstanden und bewiesen, dann reicht es für die fernere verständige Anwendung, dass man die Formel jederzeit aus dem Gedächtnis abrufen kann. Es ist nicht verkehrt, vorrangig das Denken zu schulen. Denken macht nämlich Spaß, solange man nicht an die Grenzen des eigenen Intellekts stößt. Intelligente Fragestellungen, die das Denken anregen, wecken jenes Interesse, das das Lernen des Stoffes erleichtert. Es geht ja nicht darum, ungebändigte Stoffmassen in die Hirne der Schüler zu schleusen, wohl aber darum, so viel Wissen anzuhäufen, dass man zum Denken auch Stoff hat. Jedes Lernen impliziert zudem auch eine Auseinandersetzung mit dem Lernstoff. Gibt nicht nur Orientierungswissen, sondern auch neue Denkanregungen. Das Lernen von Inhalten ist noch nie möglich gewesen, ohne das Begreifen von Methoden. Die wissenschaftlich fundierte Lernpsychologie weiß, warum das so ist. Wer jetzt das Lernen lernen will, statt Vokabeln, Thermodynamik oder die Prinzipien des aristotelischen Theaters, outet sich als hermeneutischer Dilettant, schreibt der langjährige Lehrer und Lehrerausbilder Klaus Russ und kritisiert den didaktischen Innovationswahn, der ständig Bewährtes verwirft und neue pädagogische Irrtümer produziert. Lernen, behalten, nachdenken sind mühselig wie eh und je. Die Polemik gegen abfragbares Wissen ist hoffähig, als gäbe es ein anderes. Auch beim Lernen gilt, der Umfang des zu Lernenden muss zur Gedächtniskapazität dessen, der sich den Stoff aneignen soll, in vernünftigem Verhältnis stehen. Und der Lernprozess muss so erfolgen, dass der begrenzte Stoff vernünftig angeeignet werden kann. Wer als Lehrkraft egalitär denkt, kommt leicht in Versuchung, den Lernstoff für alle so zu beschränken, dass auch der schwächer Begabte keine Probleme hat. Beide, der lernschwache und der lernstarke Schüler, haben aber einen Anspruch auf volle Förderung ihrer geistigen Kapazitäten.